Eine nepalesische Parlamentsdelegation traf am 12. August in Pjöngjang ein, um am 5. internationalen Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Paekdosan teilzunehmen. Sie wird geleitet vom Abgeordneten Madhav Kumar Nepal, der früher Regierungschef Nepals war und zurzeit als Ehrenvorsitzender des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paekdosan 2017 fungiert.